echte Freunde oder täuschst du immer wieder? Manche Leute waren bei dir, doch wahre Freunde waren sie niemals. Die Enttäuschung ist dein Diener, denn sie trennt die wahren Freunde von den Heuchlern und Verlierern. Von den Leuten, die nur von dir profitiert haben, aber niemals hier waren, wenn dich das Leben in die Knie zwang. Echte Freunde gibt es niemals in der Vielzahl, gegen tausende Verlierer braucht es eine Handvoll Krieger. Ich reichte jedem meine Hand, wenn er am Boden lag, doch scheiß auf alle, die mir ins Gesicht gelogen haben. Es war ihnen vorher klar, Lügen ist wie Hochverrat. Sie haben sich entschieden, keiner war je ohne Wahl. War das, was war, nur nochmal wahr oder verlogen, sag. Wenn man nicht weiß, ob man in Freunden Illusionen sah. Und so folgte nach Enttäuschung dann der Todestag der heuchlerischen Täuschung, wenn die Freundschaft illusorisch war. Manche waren sich immer selbst die Nächsten. Du kennst die Wahrheit, ihr Verrat, der war die beste Lehre. All ihre Lügen waren Tarnung für ihr echtes Wesen. Doch ohne Warnung holt das Karma sie im echten Leben. Mann, ich hab es erlebt, zu viele Ratten gesehen. Doch den Echten sag ich danke an jeden fürs ganze Leben. Jeder von euch kann auf mich zählen. Tief am Boden siehst du erst, wer vor dir hier steht. Vor dir hier steht, vor dir hier steht. Jeder von uns hat es schon mal erlebt und versteht, um welche Botschaft es geht. Denn was Freunde zur Familie macht, ist Loyalität. Loyalität, Loyalität. Jeder kann in guten Zeiten gerade mit dir weitergehen, doch halte dich an die, die auch im Tal an deiner Seite stehen. Brauch eine Handvoll für die echte Werte zählen. Nicht nur drüber reden, sondern diese Werte leben. Und auf dem schwersten Weg, wenn der Schmerz dich quält, durch die tiefen Täler mit dir bis auf Berge gehen. Denn auf den Höhen des Lebens siehst du die Herde stehen. Die meisten gehen, wenn der Wind mal etwas härter weht. Doch die Echten werden bleiben, bis der Schmerz vergeht. Wahre Stärke kannst du immer an ihren Herzen sehen. Und so trennt sich in Teufelszeiten die Spreu vom Weizen. Träumerei von Zeigen und Beute teilen von Meutereien. Heuchelei und Pfeifen von Treu an Seite von Freunden bleiben. Fäuste hoch und keiner im Teufelskreis der Enttäuschung sein. Also willst du Freundschaft oder Heuchelei? Sei dir klar oder halt dich fern von meinem Freundeskreis. Ich sag nicht Wiedersehen, sondern auf nimmer Wiedersehen. Narzissten und falsche Ratten will ich nie wiedersehen. Werd für sie nie mehr kämpfen, nicht in ihre Kriege gehen. Wenn sie nicht an meiner Seite, auch in meinen Krisen stehen. Auf ihrem Ego-Trip werden sie es nie verstehen. Doch wer es kennt, wird die Wahrheit in den Liedern sehen. Mann, ich hab es erlebt, zu viele Ratten gesehen. Doch den Echten sag ich danke an jeden fürs ganze Leben. Jeder von euch kann auf mich zählen. Tief am Boden siehst du erst, wer vor dir hier steht. Vor dir hier steht, vor dir hier steht. Jeder von uns hat es schon mal erlebt und versteht, um welche Botschaft es geht. Denn was Freunde zur Familie macht, ist Loyalität. Loyalität, Loyalität. Jeder kann in guten Zeiten gerade mit dir weitergehen. Doch halte dich an die, die auch im Tal an deiner Seite stehen. An deiner Seite stehen. An deiner Seite stehen. Aber halte dich an die, die auch im Tal an deiner Seite stehen. An deiner Seite stehen. An deiner Seite stehen. Aber halte dich an die, die auch im Tal an deiner Seite stehen.